Guten Abend. Ich begrüße euch alle ganz herzlich im Namen der Initiative kritischer Studentinnen bei der Veranstaltungsreihe Not a Compliment, Kritik des Geschlechterverhältnisses. Heute Abend wird Andrea Truman zur Kritik des Queer-Feminismus von Judith Butler und ihrer Rezeption auch. Ich werde kurz noch ein paar einleitende Worte sagen, bevor ich dann übergebe. Also zum Ersten, nein, was sich heute erledigt hat. Okay. Das war kein Spendenaufruf. Wenn man sich heute mit Feminismus beschäftigt oder von Feminismus hört, gibt es eigentlich, werden einem eigentlich so zwei große Stränge gegenüberliegende Theorieangebote präsentiert, nämlich einmal die Überbleibsel teilweise sehr stark institutionalisierten Stränge des, sagen wir mal so, zweite Welle Feminismus der 70er Jahre, was in Deutschland ja auch immer noch gerne in der medialen Berichterstattung dann irgendwie einfach als Personal, also in der Person Alice Schwarzer irgendwie zentriert wird und damit gleichgesetzt wird, beziehungsweise dann ja auch ganz, sehr schnell irgendwie für den Feminismus insgesamt herhalten soll. Und andererseits gerade im akademischen und aktivistischen Milieu seit irgendwie den 90er, frühen 2000er Jahren eben hauptsächlich der Queer-Feminismus und dann eben hauptsächlich auch Queer-Theory zurückgehend auf Judith Butler. Deswegen, was eigentlich schon Grund auch genug sein sollte, sich mit der Theorie auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, gerade weil sie eben in akademischen, in theoretischen Debatten, aber halt auch in aktivistischen Debatten eine sehr große Rolle spielt oder zu spielen scheint. Und gleichzeitig auch, weil es natürlich gerade einen massiven gesellschaftlichen Rollback dagegen gibt unter dem Begriff der Gender-Ideologie, wie es dann beispielsweise die AfD sehr dagegen anwettert oder auch die aus Frankreich importierten Manif pour Tout-Demonstrationen, was sich in Frankreich gebildet hat als Gegenbewegung zu den Versuchen, die homosexuelle Ehe zu legalisieren und hier vor allem in Süddeutschland, also vor allem in Baden-Württemberg, groß ist, wo es dann auch Demonstrationen gab mit mehreren 10.000 Leuten, die sich gegen die dort geplante Bildungsplanänderung, wo eben auch Homosexualität, Transsexualität etc. in den Schulen unterrichtet werden sollte, sich dagegen gewehrt haben, dass als Frühsexualisierung und genderideologische Indoktrinierung angegriffen wurde. Gleichzeitig ist aber auch der Queer-Feminismus und die Queer-Theory selbst nicht unproblematisch, beziehungsweise nicht von der Kritik auszunehmen, worunter vor allem, glaube ich, zwei Aspekte fallen, nämlich einmal, dass aus dem eigentlich hier Foucault'schen Programm, aus dem das insbesondere bei Butler erwächst, und aus der Einsicht, dass das ständige Wuchern von Begehrenskategorien, von sexuellen Zuordnungen, sexuellen Identitätskategorien eben zum einen ein Überbleibsel oder eine Fortsetzung der pastoralen Beichte ist, in der sich das Subjekt immer weiter selbst befragen muss und immer mehr Geheimnisse über sich selber preisgeben muss und immer mehr Wissen von sich selbst generieren muss und jede Praktik und jedes Begehren, jede Lust irgendwie in irgendeine Kategorie fassen muss. Und eben gleichzeitig auch der Einsicht Foucaults, dass genau dieses in Identitätskategorien pressen dem Bevölkerungsmanagement, also dem Staatsapparat, dient, weil es eben die Bevölkerung kontrollierbar und planbar macht. Das ist genau diese Einsicht, die ja auch mal Butlers sehr starker Kritik an Identitätskategorien überhaupt und an Identifizierungen überhaupt zugrunde lag, eigentlich mehr oder weniger aus der queerfeministischen Praxis verschwunden ist und dort mittlerweile ja extrem viele Identitätskategorien hin und her geworfen werden, und ständig irgendwelche neuen Identitätskategorien auftauchen, um noch jede bisher nicht erfasste Form von Begehren oder Selbstwahrnehmung, Selbstgefühl dann auch noch begrifflich in einen Kategorienapparat einordnen zu können. Wozu, glaube ich, auch Andrea gleich noch mehr erzählen wird. Zum Zweiten, worum es heute, ich meine, nicht gehen wird, aber ich will es trotzdem noch kurz erwähnen, dass insbesondere aus queerfeministischen Positionen so eine Art Spätfolge der ethischen Wende im Dekonstruktivismus, als man nicht mehr nur einfach irgendwelche Dichotomien in Ambivalenz aufgelöst hat, sondern auch Partei ergreifen wollte, was in den 90er Jahren voll durchschlägt, ist insbesondere im Zuge dieser ethischen Wende im Dekonstruktivismus und dann eben auch als Folge auf die Anschläge vom 11. September in New York, ist eine sehr starke Zuwendung innerhalb des Queerfeminismus zur Palästina-Solidarität gab. Sehr viele namhafte Queer-Theoretikerinnen und Theoretiker natürlich auch gibt, die beispielsweise die Kampagne Boykott der Investment Sanctions, die zum kulturellen, akademischen und wirtschaftlichen Boykott des jüdischen Staates aufrufen, unterstützen, wie etwa auch Judith Butler oder eben auch Yasbir Puar, und die dort die sehr relativ liberale Gesetzgebung gegenüber LGBTIQ-Leuten angreift als Pinkwashing und vollständig versucht, auf eine Funktion der israelischen Selbstinszenierung gegenüber den Palästinensern zu reduzieren. Besonders Puar wäre hier zu erwähnen, weil sie aus der Queer Theory und aus dem Impuls, Identitäten zu dekonstruieren, eigentlich landet bei so einer Ästhetisierung und einem Abgefeiere des Selbstmordattentates, in der sie dann das Selbstmordattentat darstellt, als praktische, physische Dekonstruktion der Grenzen zwischen eigenem und fremdem Körper, der Grenzen zwischen Körper und Waffe und der Grenze zwischen organischem und anorganischem Material. Worum es aber heute gehen sollte, ist eben genau die Butlersche Theorie und eben genau auch sozusagen die Urszene der Butlerschen Theorie, nämlich die Kritik der heteronormativen Geschlechtermatrix, die Kritik der Geschlechterbinarität und auch die Kritik der Sex-Gender-Unterscheidung, also das, was eigentlich ursprünglich die Butlersche Theorie ja auch für den Feminismus sehr interessant machte. Und ja, hiermit übergebe ich dann das Wort an Andrea. Ja, guten Abend. Danke erstmal für die Einladung. Und es hat ja zweimal nicht geklappt. Da bin ich froh, dass es jetzt beim dritten Mal wenigstens funktioniert hat. Und genau. Zuerst wollte ich noch mal ganz kurz einen Werbeblock einfließen lassen. Ich habe letztes Jahr zusammen mit einer Genossin dieses Buch geschrieben. Das heißt Kritik des Staatsfeminismus. Das kann man günstiger jetzt bei mir erwerben als im Handel. Genau, da geht es um ein anderes Thema als jetzt heute Abend. Da geht es um eine Kritik eigentlich der Familienpolitik in der BRD in den letzten 10 Jahren. Genau, jetzt aber zu dem Thema von heute, zu Judith Butler und ihre Rezeption, oder zumindest wie ich sie so wahrgenommen habe in den letzten 20 Jahren. Ja, genau. Und da werde ich mich, also bei den Butler-Sachen werde ich mich tatsächlich, also alle Zitate sind von Körper von Gewicht aus dem, von 95, das zweite Buch quasi, wo sie das erste eben Gender Trouble, wo sie das dann nochmal alles etwas ausführlicher dargestellt hat. Die Sachen danach habe ich tatsächlich nicht wirklich rezipiert, die Judith Butler geschrieben hat. Also dann habe ich irgendwie das rausgeholt, was man da rausholen konnte und hatte den Eindruck, danach kam zumindest für mich nicht mehr so viel Interessantes. Genau, bei mir geht es jetzt auch nicht nur darum, eben ja, diese Frühphase vom Butler zu kritisieren, sondern ich will schon auch noch das rausheben, was für mich daran auch wichtig ist und was mir das irgendwie auch bedeutet oder was ich denke, was es auch für eine Theorie, eine Kritik des Geschlechterverhältnisses, das auch weiterhin notwendig macht, zumindest das auch zu rezipieren. Genau, was ja eigentlich das Erstaunliche ist, dass in dem akademischen Apparat und auch im politischen Apparat, wo man sagt, man ist doch sehr, eigentlich ist es so eine Modenagentur, es gibt immer ein Auf und Ab von irgendwie Theorien, die rezipiert werden, hält sich für das Butler tatsächlich ziemlich hartnäckig. Theoriehimmel seit jetzt, also mein Gender Trouble ist, habe ich in den USA 90 rausgekommen und hier 92. Das ist einfach schon jetzt fast 25 Jahre alles her, zumindest in Deutschland. Genau, und das ist natürlich erstmal irgendwie extrem ja, erstaunlich. Aber was ich finde, ist, dass ich tatsächlich, dass sich die Rezeption und das, was damit verbindet, tatsächlich auch sehr gewandelt hat. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Könnt ihr jetzt später was sagen, ob ihr das anders seht? Ich habe das damals, als ich davon mitbekommen habe, so das war, glaube ich, 95 das erste Mal, habe ich das tatsächlich als irgendwie was sehr Befreiendes wahrgenommen. Also sowas wie, wenn auch das biologische Geschlecht konstruiert ist, ne, dann ist einfach eigentlich alles möglich. So, ne. So war ungefähr, fand ich damals so ein bisschen die Stimmung, das ist sowas ganz Radikales, das biologische Geschlecht kann dekonstruiert werden. Wusste zwar nicht ganz genau, was das heißen sollte, aber es wirkte irgendwie nach irgendwie Befreiung und Identität sollte auch dekonstruiert werden und das wirkte damals einfach schon so, als ob man recht schnell einfach die Identitäten irgendwie einfach komplett auflösen könnte, also einen Zwang an Identitäten auflösen könnte. Gerade in Deutschland war ja auch diese Rezeption so, naja, dann zieht man sich irgendwie so was anderes an, dann ist man schon irgendwie ein anderes Geschlecht und es hatte sowas, so eine Leichtigkeit auf eine Art und so ein bisschen auch so was Glamouröses, was mich daran auch angezogen hat. Ich glaube, es lag auch daran, dass eben die Frauenbewegung, die sich dann so Mitte der 90er Jahre oder so die Reste davon auch so ein bisschen totgelaufen hatten. Ne? Ein Differenzfeminismus, der tatsächlich irgendwie oft so sehr moralinsauer daherkam und dann war das, was mal irgendwie radikal gewesen ist, hatte sich irgendwie in Frauenberatungszentren oder in Frauenbeauftragte beim Staat oder in der Universität irgendwie festgesetzt und hatte halt jetzt irgendwie das, was in den 70ern, Anfang der 80er vielleicht noch so war, an Radikalität halt irgendwie schon doch eingebüßt, ne, kann man so sagen. Und deswegen hat man dieses Neue, glaube ich, auch ziemlich aufgesogen und so. Das hat natürlich ziemlich schnell gemerkt, sie hat auch gemerkt, dass die deutsche Diskussion etwas anders war als woanders. Also dieses quasi, man geht in den Kleiderschrank und holt sich irgendwie ein neues Kleidungsstück und dann ist man jemand anders, das gab es wohl sonst nirgendwo als Vorstellung. Und dann hat sie auch extra für die deutsche Ausgabe nochmal für Körper von Gewicht nochmal eine eigene Vorwort geschrieben, um das nochmal richtig zu stellen, dass es ja eigentlich viel mehr darum geht, wie denn überhaupt diese Geschlechter sich immer wieder zwangsweise auch herstellen und dass das eigentlich das Hauptding ist und nicht irgendwie, dass man sofort irgendwie umwandeln könnte. Meiner Wahrnehmung nach wurde damals auch Butler hauptsächlich in feministischen Zusammenhängen gelesen. Also ich glaube, so Frauen, Lesben, das war es, hatte ja auch ihre Gemeinsamkeiten. Aber dass dieses Queer als Schlagwort, wie ich es dann jetzt irgendwie seit keine Ahnung, vielleicht 10 Jahren immer so mitbekomme, queer als Schlagwort für alle nicht heterosexuellen sexuellen Identitäten. Das gab es irgendwie damals überhaupt nicht. Das hat mich damals auch, als ich das erste Mal gehört habe, auch so, ich dachte so, hä? Auf einmal queer als eine Identitätskategorie, das ist schon irgendwie ein bisschen strange für mich gewesen, weil ich das immer mit der Ablehnung jeglicher Identität oder mit dem, zumindest mit dem Hinterfragen von Identität verbunden hatte. Das kam mir irgendwie ein bisschen strange vor. Das liegt natürlich auch daran, dass in Deutschland dieser Begriff ja sich auch erstmal angeeignet werden musste, während in den USA irgendwie das relativ klar war, das war irgendwie ein Schimpfwort für Schwule und dass man sich den dann aneignet und daraus eine Bewegung macht, das war ja irgendwie, das war für die USA relativ nachvollziehbar. Für Deutschland wirkte der Begriff erstmal so ein bisschen importiert, niemand konnte erstmal so richtig was damit anfangen und das hat sich dann erst im Laufe der Zeit irgendwie entwickelt. Ja, wie schon angedeutet, habe ich in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl, dass ich das, was ich an Queer, was es da noch an Queerbewegung gibt, dass das quasi dieses eigentlich, was ich so als das Befreiende, dieses Anti-Identitäre und Auflösung quasi auch des biologischen Geschlechtes, dass das für mich immer mehr verloren gegangen ist eigentlich in den letzten Jahren. Und dass das wie zweitrangig geworden ist gegenüber einer Wiederherstellung von den verschiedensten Formen von Identität. Ja, es ist irgendwie meiner Meinung nach nicht mehr so das gesellschaftliche Engagement, was irgendwie wichtig ist, sondern eher oder auch eine Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern vielmehr ist es jetzt sowas, dass man halt schaut und guckt, wie verhalten sich die Leute richtig, ne? Oder dass es so eine Form von auch autoritärem Gucken gibt, quasi ein bisschen so eine Normpolizei, Verhaltenspolizei, so die, wo es auch relativ schnell zu Vorwürfen und Ausschlüssen und so weiterkommen kann, wenn man sich dem nicht korrekt gegenüber verhält. Wo jetzt quasi so eine Erkenntnis darüber, finde ich, dass alle Subjekte eben durch Gesellschaft bestimmt sind und auch oft sicherlich sich auch rassistisch, sexistisch, homophob und so weiter verhalten, dass das aber sowas geworden ist, wo man nicht mehr sagt, man guckt und reflektiert es, sondern man sieht eigentlich immer nur beim anderen, wo der das irgendwie macht und wo er das irgendwie falsch macht. Es scheint halt in den queeren Identitäten, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht mehr so unbedingt dazu gehen, dass die Identität dekonstruiert wird, sondern vielmehr, dass es darum geht, dass alle Identitäten anerkannt werden. Und das heißt dann tatsächlich auch, dass es sich so bis ins Tausendste verästelt. Also, dass halt jede Form von Handeln oder jedes Gefühl, was man haben kann, oder so, das wird irgendwie zu einer Identität. Und ich habe da so ein Beispiel gefunden im Blog zu Asexy Queer. Und in diesem Blog hat die Protagonistin ihre Identitäten, die sie als wichtige Begriffe hat, sie die dann aufgeschrieben und ich würde die euch mal kurz vorlesen. Also asexuell, eine Person, die keine sexuelle Anziehung verspürt. Genau, das ist nochmal so halbwegs verbreitet. Dann gibt es demisexuell. Personen, die generell keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen verspüren, es sei denn, es besteht eine intensive, emotionale, nicht unbedingt romantische Bindung. Das ist nicht das Gleiche, wie bis zu einem bestimmten Punkt in der Beziehung mit dem Sex zu warten. Dann gibt es noch grey asexuell, wörtlich grau asexuell. Grau asexuelle Menschen sind Menschen, die sich irgendwo im Bereich zwischen sexuell und asexuell fühlen. Dann gibt es die romantische Orientierung, die Richtung romantischer Anziehung. Für viele Menschen ist das die gleiche Richtung wie die sexuelle Anziehung, aber es kann sich auch unterscheiden. Ahetero, homo, bi und panromantisch. Präfixe, die benutzt werden, um über romantische Orientierung zu sprechen. Beispiel homoromantischer Asexueller. Ein Mensch, der sich in Menschen des gleichen Geschlechts verliebt, aber keinen Sex mit ihnen haben möchte. Platonisch, eine Beziehung, die nicht romantischer oder asexueller sexueller Natur ist. Eine Beziehung, die kein Sex involviert, ist nicht automatisch platonisch. Queer-platonisch, Begriff, der benutzt wird, um eine Beziehung zu beschreiben, die genauso viel Gewicht und Tiefe hat wie eine romantische Beziehung, aber platonisch ist. Naja, und ihr könnt euch so vorstellen, also wirklich jede Regung oder jedes Gefühl, was man auch wahrscheinlich selber auch schon mal hatte und Beziehungen, die wahrscheinlich alle Menschen irgendwie in irgendeiner Form zu irgendwelchen Leuten leben, wird dann quasi zu einer Identität zurechtgeschustert. So. Als ob man dann quasi wirklich immer nur dieses dann irgendwie hätte, so wirkt es dann. Ja, penibel wird eben darauf geachtet, dass jeder und jede mitgemeint ist, vor allen Dingen auch in der Sprache eben vorkommt. Das ist eben das Wichtige, dass, weil man denkt, wenn jemand in der Sprache nicht vorkommt, dann würde der halt sofort auch nicht mitgemeint oder sofort ausgegrenzt, deswegen muss alles in der Sprache vorkommen. Diejenigen, die sich in den vielfältigen Codes nicht auskennen, wird mit ruhigem Gewissen, weil man glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen, eben dann ausgeschlossen oder eben auch kritisiert. Man ja auch eben nur kritisiert. Ich habe ein Beispiel gefunden dazu, was ich irgendwie ein bisschen strange fand. Das ist letztes Jahr gewesen, der Aufruf des Bündnisses zum Frauenkampftag 2015. Und da gab es als Beispiel, dass das Bündnis geschrieben hat in ihrem Aufruf: Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ist ein fundamentales Recht der Selbstbestimmung von Frauen. Frauen war mit Sternchen überschrieben. Dann wurde unten erklärt, drunter, was dieses Frauensternchen bedeutet. Wir haben den Begriff Frauen und Mädchen mit Sternchen markiert. Damit schließen wir Trans, Frauen, Intermenschen explizit ein. Egal wie du aussiehst oder als was du bei der Geburt eingeordnet wurdest, unser Feminismus schließt dich ein. Wir wählen den Begriff Frauen-Sternchen-Kampftag, um an frühere feministische Kämpfe anzuknüpfen, deren Forderungen leider immer noch nicht umgesetzt sind. Außerdem wollen wir diejenigen einschließen, die sich nicht als Frauen-Sternchen verstehen, aber gleichermaßen von sexistischer Diskriminierung betroffen sind, weil sie im Alltag als Frauen-Sternchen gelesen werden. So, jetzt könnte man ja irgendwie erstmal annehmen, da haben sich welche schon echt viel Mühe gegeben, um wirklich alle mitzumeinen. Ne? Aber dem war doch nicht so, weil da gab es dann doch auch wiederum herbe Kritik an diesem Aufruf. Zudem sind wir wütend darüber, dass das Bündnis es nicht schafft, auf cis-sexistische Sprache zu verzichten, wenn über die körperliche Selbstbestimmung im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen gesprochen wird. Im Aufruf wird das Recht auf Schwangerschaftsabbruch als ein fundamentales Recht der Selbstbestimmung von Frauensternchen bezeichnet. Dabei werden mehrere Dinge übersehen. Zum einen können nicht alle Frauen schwanger werden, zum Beispiel Transfrauen. Zudem können auch Menschen schwanger werden, die keine Frauen sind, beispielsweise Transmänner, nicht-binäre intergeschlechtliche Menschen und andere Personen, die sich keinem der beiden gesellschaftlich anerkannten Geschlechter zuordnen können oder wollen. Menschen mit unterschiedlichen Identitäten und Selbstdefinitionen können somit schwanger werden und brauchen ungehindert Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Ja gut, also das hatte zumindest jetzt der Aufruf, hatte sich zu wenig Mühe gegeben und hatte nicht alle mitbedacht. So, ne? Und das fand ich irgendwie nochmal so ein Zeichen wirklich so dafür, dass es echt so ein bisschen sich irgendwie die Diskussion irgendwie abdreht. So. Das, meine ich, was mal an Judith Butler das Interessante gewesen ist und auch das Fortschrittliche war, ist zumindest zum Teil vergessen worden. Denn es ging erstmal darum, dass es überhaupt keine feststehenden Identitäten gibt. Genau, der erste. Und dazu fand ich dieses Zitat eigentlich immer ganz gut. Eine Lesbe, die absolut gegen Heterosexualität ist, könnte sich mehr in deren Macht befinden als eine heterosexuelle oder eine bisexuelle Frau, die um ihre konstitutive Instabilität weiß oder sie lebt. Ja, ich meine, an dem Zitat wird ja auch schon relativ viel deutlich, dass es eigentlich darum geht, quasi nicht irgendwie eine heranständige Identität sich irgendwie sich darin halt irgendwie einzurichten, sondern quasi alle Identitäten sind laut Butler instabil. Es gibt keine stabilen Identitäten. Und das ist eigentlich das Wissen darüber, was laut Butler man eigentlich haben müsste. Und das ist das eben, was meiner Meinung nach eben heute nicht mehr, irgendwie oft nicht mehr existiert. Judith Butler beschreibt recht anschaulich, wie diese für die bürgerlichen Subjekte notwendigen Geschlechtsidentitäten entstehen. Das ist jetzt von mir, weil Butler nicht von bürgerlichen Subjekten spricht. Weil da bleibt sie extrem unhistorisch auf der Ebene. Die Kohärenz der Geschlechtsidentität ist eine funktionierende personale Identität. Und als kohärent gelten solche Identitäten, bei denen sich eindeutig weibliche oder männliche soziale Geschlechtsidentitäten aus dem anatomischen Geschlecht herleiten. Also wenn man einen Penis hat, dann eben eine männliche Geschlechtsidentität, wenn man eine Vagina hat, eine weibliche Geschlechtsidentität mit jeweils heterosexuellen Begehren. Das ist dann die kohärente Identität. Aufgebaut ist die kohärente Geschlechtsidentität auf einem binären System von weiblich oder männlich, das sich durch Ausschluss konstituiert, und zwar nicht nur nach außen, sondern durch einen Ausgrenzungsprozess nach innen. Für eine gelungene Geschlechtsidentität muss nicht nur das homoerotische Begehren verdrängt werden, sondern alle gegengeschlechtlichen Anteile, sei es im psychischen Apparat, sei es auf körperlicher Ebene. Also das ist eigentlich das, was für mich irgendwie immer das Zentrale bei Butler war. Dass Butler sagt, alle, ne, und sie bezieht sich da eben auf Freud in dem Sinne, alle müssen sich quasi, oder alle identifizieren sich sowohl mit dem Weiblichen als auch mit dem Männlichen. Sie begehren sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater, also haben sowohl homoerotische als auch heterosexuelles Begehren in sich. Und um dann eine eindeutige Identität zu werden, muss dann quasi das gegengeschlechtliche Anteil muss verdrängt werden und das homoerotische Begehren muss auch verdrängt werden. Und Butler bleibt das aber bestehen, das ist dann nicht weg. Ne? Also Verdrängung heißt nicht, dass es weg ist, sondern es ist eigentlich immer wieder, dass es nachdrängt, und es muss eigentlich immer wieder, um diese Eindeutigkeit zu bewahren, muss diese Verdrängung immer weiter aufrechterhalten werden. So sind eben bei Butler ebenfalls wie bei Freud eben alle Leute quasi bisexuell, und da belieben halt alle, jede Form von Geschlecht. Aber das eine gestehen sie sich halt nicht ein, und deswegen muss das halt, deswegen kann man auch weitergehen, wird das quasi auch gehasst und muss dann auch an anderen gehasst werden und so weiter. Wir haben ja gerade wieder diese krasse Geschichte in Orlando, dieser Mord an vielen Schwulen, und sicherlich ist das eine Form davon, wie man sowas erklären kann, solche Homophobie. Genau, und gerade dieses, die eigene Instabilität, wie gesagt, also das eigene homoerotische Begehren quasi, das sollte halt immer reflektiert werden und das sollte sich bewusst gemacht werden, weil nämlich gerade diese Verdrängung eben zum Ausschuss führen würde. Also geht es laut eben Butler nicht unbedingt darum, dass Subjektpositionen vervielfältigt werden. Das ist das nächste Zitat. In dem Maße, in dem Subjektpositionen in einer durch eine Logik der Verwerfung und Verwerflichkeit hergestellt werden, wird die Spezifität der Identität durch den Verlust und die Verringung von Verbundenheit erkauft. Und die Landkarte der Macht, die Identitäten differenziell produziert und einteilt, kann nicht mehr gelesen werden. Die Vervielfachung ausschließender und erniedrigender Schritte zur Folge, die lediglich noch größere Fraktionierung herstellen könnte, eine verstärkte Zunahme von Differenzen, ohne irgendeine Möglichkeit zwischen ihnen zu vermitteln. Zurzeit lautet die politische Forderung an das Denken, die Wechselbeziehungen in allen Einzelheiten zu erfassen, die eine Vielfalt dynamischer und relationaler Personalitäten innerhalb des politischen Feldes verbindet, ohne sie allzu simpel zu vereinen. Ja, also es ist ja immer nicht so ganz einfach, die Debatte zu verstehen, aber zumindest ich habe das hier so gelesen, dass es schon darum geht, dass man quasi nicht immer diese quasi, also dass es nicht um eine reine Vervielfältigung eben von diesen Identitäten zu gehen hat, sondern dass sich quasi dann auch immer wieder auf irgendwie das Gemeinsame und so weiter verständigt werden muss. Ja, heute hat man jedoch nicht den Eindruck, dass es darum geht. Jede Identitätsform muss extra benannt werden. Und auch in der Sprache, denke ich, verfestigt man heute eigentlich eher die Identitäten, als dass man sie zum Verschwimmen bringt. Also auch genau diese Identitätsformen, die alles mitdenken wollen, finde ich, lassen das eigentlich wieder irgendwie wiederherstellen. Also ich finde das zum Beispiel bei diesem Unterstrich irgendwie so ganz faszinierend. Dann gibt es Frauen, Unterstrich, wie heißt das jetzt zum Beispiel, Fußball, Unterstrich, Spieler, Fußballspieler, Unterstrich, Innen. Also hat man erstmal die Fußballspieler, die sind dann quasi männlich. Dann hat man die Fußballspielerinnen, die sind weiblich. Und dann hat man irgendwie noch eins, da können dann alle, die dazwischen sind. Aber so hat man quasi wieder nicht das reflektiert, dass ja auch die Fußballspielerinnen jetzt nicht nur Frauen sind und so, sondern eben auch diese männlichen Anteile haben und so weiter. Und das verschwindet aber dann, ne? Weil irgendwie es gibt dann eben doch wieder, und das finde ich auch genau, wenn man sagt, es gibt eben jetzt jenseits von Schwulen und Lesbisch gibt es jetzt auch Cis-Männer und Cis-Frauen. Also hat man eigentlich quasi auch da, klar, das ist, hat man so gefunden, um dann für die auch mal eine Bezeichnung zu haben und nicht immer zu sagen, das sind Normale oder so, ne? Das kann ich auch nachvollziehen. Aber das Problem an der Sache ist, dass es sich doch wiederum quasi auch verfestigt damit, wenn man das quasi so benennt und quasi die Gewordenheit oder die Konstituiertheit des Ganzen irgendwie dabei immer mehr verloren geht. Ja, andererseits kann man jetzt auch nicht sagen von Butler, dass sie irgendwie jetzt schon dieses Identitäten lösen sich auf und wir wollen überhaupt keine Identitäten mehr haben. Das kann man jetzt auch nicht sagen, dass das gerade jetzt Butler-mäßig ist, sondern Butler hat quasi eigentlich eine Reflexion der Identität gefordert, aber nicht deren Auflösung. Und dazu habe ich auch ein Zitat. Das wäre dann das nächste. Nichts von all dem ist so gemeint, dass Identität geleugnet, überwunden oder ausgelöscht werden soll. Niemand kann der Forderung "Überwinde dich selbst" ganz entsprechen. Die Forderung, die konstitutiven Zwänge, mit denen die kulturelle Lebenstüchtigkeit die Folge einer Verwerfung, einer Unterordnung oder eines Ausbeutungsverhältnisses ist, dann wird die Aushandlung zunehmend komplex. Diese Analyse will deutlich machen, dass eine Ökonomie der Differenz Berechtigung hat, in der die Matrizen, die Knotenpunkte, in denen unterschiedliche Identifikationen gebildet und verschoben werden, ein Revidieren jener Logik des ausgeschlossenen Widerspruchs erzwingen, nach der die eine Identifizierung immer nur auf Kosten der anderen erkauft wird. In Anbetracht der komplexen Vektoren der Macht, die den Personenkreis in irgendeiner auf Identitätsbasis operierender politischer Gruppen konstituieren, erzeugt eine Koalitionspolitik, die eine Identifizierung auf Kosten einer anderen erforderlich macht. Zwangsläufig ein gewaltsamer Riss, ein Dissens, der darauf hinauslaufen wird, die durch Gewalt und Ausschließung hervorgebrachte Identität auseinanderzureißen. Ja, also es geht eben in der Debatte nicht darum, es geht ihr nicht darum, diese Identitäten komplett zu überwinden. Sie sagt ja sogar, niemand kann diesem Gebot "Überwinde dich selbst" wirklich ganz entsprechen. Ne? Das ist dann halt auch wieder so eine Frage, was soll dieses "Überwinde dich selbst" irgendwie dann sein? Ja, und was es ihr eigentlich dann geht, das wird ja dann auch schon im unteren Abschnitt irgendwie klar, dass halt, wenn man eben, sie hat ja so eine Vorstellung von verschiedenen, also dass wir aus verschiedenen Identitäten uns zusammensetzen. Also es ist so quasi so eine Knotenform der Identität. Ne? Dann kannst du immer sagen, ich bin weiß und ich bin Frau und ich bin christlich sozialisiert und heterosexuell, und das macht dann quasi meine Identität aus. Und diese Identität, die dann quasi eine gewordene ist, die bin ich dann aber auch. Das ist irgendwie das Strange daran. Also letztendlich, trotz aller Kritik und trotz allem dem, dass das damals auch viel so wahrgenommen worden ist, dass das dieses Überwinde dich selbst eigentlich eher wahrgenommen worden ist, war es eigentlich eher dieses Festschreiben der Identität, die tatsächlich dann gar nicht aufgelöst werden soll, sondern quasi meine verschiedenen Identitäten, die ich jetzt habe, ne, dass ich die dann nicht mit denen dann irgendwie in Konflikt komme. Ne. Das hatte sich dann politisch so auf, politisch hatte sich das daran festgemacht, dass dann zum Beispiel schwarze Frauen in ihren Communities sich oft von schwarzen Männern irgendwie sexistisch benachteiligt gefühlt haben, von weißen Frauen in der Frauenbewegung dann aber rassistisch. Und da hatten sie dann so ein Identitätsproblem und ein politisches Problem. Aber dieses irgendwie zu sagen, ich bin zwar so aufgewachsen und so weiter, aber das kann ich jetzt irgendwie auch ablegen, oder das kann ich zumindest versuchen abzulegen. Das gab es zumindest, was es eben bis dato eigentlich in der politischen Szene gegeben hat. Das war eigentlich mit Butler quasi verschwunden. So. Ja, bei manchen postmodernen Theoretikerinnen oder so, zum Beispiel irgendwie Birgit Rommelsbacher, ging das dann auch so weit zu sagen, irgendwie, ja, so zum Beispiel seiner deutschen Identität kann man auch nie entkommen. So, dann muss man eben ein bisschen reflektieren darüber, was Deutschsein heißt, aber bei dem kann man tatsächlich auch, kann man nicht entkommen, kann man nicht dagegen sein oder sich nicht mit identifizieren. Ja, was aber tatsächlich ja auch stimmt, oder was man sagen kann, ist vielleicht, dass man sowas wie dem Deutschsein, denke ich, irgendwie durch Reflexion und so weiter tatsächlich irgendwie ja, dem irgendwie ein distanziertes Verhältnis zu einnehmen kann, während das für die meisten Leute, was jetzt das Geschlecht angeht, tatsächlich nicht möglich ist. So, also seiner geschlechtlichen Identität zu entkommen, würde ich sagen, ist schon echt, ja, ist schon deutlich schwieriger, weil es, glaube ich, einfach was sehr früh quasi in die Subjekte hinein, diese Subjekte da sehr früh hineingepresst werden. Ja, würde ich jetzt nochmal zu dem zweiten kommen, was Bunte irgendwie interessant gemacht hat, damals neben der Identitätskritik, war das die Kritik am, an der Sex-Gender-Dichotomie und daran irgendwie, dass ihre Vorstellung halt, dass auch das biologische Geschlecht konstruiert ist. Und genau, darauf würde ich jetzt nochmal eingehen. Ja, auch da, finde ich, hat sich irgendwie in der Rezeption eine Veränderung, ist eine Veränderung wahrzunehmen, während eben eigentlich früher das eher so war, meiner Meinung nach, dass halt das biologische Geschlecht, also jeder eben sein biologisches Geschlecht dekonstruieren konnte oder wollte oder das eben als notwendig betrachtet worden ist, habe ich den Eindruck, dass es immer mehr auf Hermaphrodismus, Twitter-Form und so weiter, dass das eben das ist, was eben das Politische an der Sache geworden ist. Und da hat man eigentlich wieder quasi so eine Identität, die wiederum im Biologischen, nämlich da, wo dann die Eindeutigkeit, wo es eben keine Eindeutigkeit gibt, dass das quasi dann das wurde, was quasi dann dieses politische Feld geworden ist. Das finde ich auch nicht verkehrt, aber was ich tatsächlich schwierig finde, ist dann, dass damit weil auch ein bisschen verloren geht, dass eigentlich alle diese Uneindeutigkeiten haben. Also jeder hat halt irgendwie, ist nicht irgendwie eindeutig Mann und Frau und genau dieses irgendwie ist dabei wieder verloren gegangen. Genau, und das würde ich nochmal kurz erläutern, wie Judith Butter das meint. Die einheitliche, naturgegebene Geschlechtsidentität ist nach Butter Effekt eines Diskurses, hervorgebracht durch den regulierenden Apparat der Heterosexualität. Dieser Apparat sei freilich kein Subjekt, sondern müsse als sich als eine strukturierende Matrix gedacht werden, die ihre Macht durch das ständige Zitieren der Norm entfalte. Erst die ständige Wiederholung verleihe dem Zitat seine Macht und der kohärenten Geschlechtsidentität ihre Stabilität. Butter spricht hier von performativen Sprechakten. Sätze wie es ist ein Mädchen oder hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau seien Form des autorativen Sprechens, dem ein allgemein verbindlicher Charakter eingenommen wird. Es ist also nicht die Autorität eines Richters oder eines Vertreters des Gesetzes, der den Sprechakten ihre objektive Gültigkeit verleiht, sondern die bloße gesellschaftliche Konvention. Und dennoch sind Geschlechtsidentitäten nicht beliebig verwandelbar, sondern die Annahme des Geschlechtes ist von vornherein unfrei. Du musst jetzt das. Ja, ich glaube, das ist es, ja. In dem Maße, wie das Benennen des Mädchens transitiv ist, das heißt den Begriff initiiert, mit dem ein bestimmtes zum Mädchen werden erzwungen wird, regiert der Begriff oder vielmehr dessen symbolische Macht die Formierung einer körperlich gesetzten Weiblichkeit, die die Norm niemals ganz erreicht. Dabei handelt es sich jedoch um ein Mädchen, das gezwungen wird, die Norm zu zitieren, um sich als lebensfähiges Subjekt zu qualifizieren und ein solches zu bleiben. Weiblichkeit ist deshalb nicht das Ergebnis einer Wahl, sondern das zwangsweise Zitieren einer Norm, deren komplizierte Geschichtlichkeit untrennbar ist von den Verhältnissen der Disziplin des Regulierens des Strafens. Ja, es ist, glaube ich, immer viel überlegt worden, wie man sich das überhaupt vorstellen kann. Ne? Wie ist es vorstellbar, dass tatsächlich das biologische Geschlecht irgendwie sich immer wieder herstellt. Ich habe jetzt als Beispiel dafür genommen, dass eben Geschlechtsidentitätsarbeit ist tatsächlich eine körperliche Arbeit, auch eine Arbeit an sich selber. Eine Arbeit an sich selber, die aber immer wieder auch vergessen wird. So ist es bei den meisten Mädchen zum Beispiel sehr wichtig, dass sie irgendwie nicht nur sehr, sehr schlank sind, so, sondern dass sie auch nicht zu männlich erscheinen. Ne? Das ist... Ja, ich arbeite als Sozialpädagogin viel mit jungen Frauen und da ist es eigentlich quasi der Standard. Also man muss irgendwie dünn sein, darf halt kein Fett haben, aber darf halt auch eigentlich keine Muskeln haben. Ne? Auf jeden Fall nicht zu viele. So, wenn man zu viele Muskeln hat, ist man wieder schon zu männlich. Also muss man quasi seinen Körper so modulieren, quasi in der Pubertät quasi, dass es einer wird, der dann tatsächlich auch den Ansprüchen an Weiblichkeit und Männlichkeit irgendwie entspricht. Ne? Während die Männer dann quasi sich so modellieren müssen, dass sie irgendwie auch irgendwie das breite Kreuz haben und so weiter. Und da ja auch, und das hat sich auch, denke ich, natürlich in den letzten Jahren nochmal tatsächlich sehr, sehr verschärft. Ja, es ist also klar, dass es eine Menge Arbeit bedeutet, dass man Frau und Mann ist und dass das nicht der Biologie naturwüchsig entspringt, sondern immer wieder hergestellt muss. Mit Butler kann man jenseits davon auch darüber viele Erkenntnisse gewinnen, auch wie man quasi das biologische Geschlecht, wie sich das immer wieder herstellt, so könnten wir später mal diskutieren. Darüber kann man irgendwie bei Butler viele Erkenntnisse gewinnen. Jedoch, wo ich sagen würde, bleibt sie dabei stehen. Ich würde sagen, das ist eigentlich erst der Anfang. Ja? Wenn man irgendwie erkannt hat, dass das Geschlechtsidentität bis in die Biologie hinein irgendwie konstruiert ist, immer wieder hergestellt wird, da müsste man sich eigentlich fragen, warum ist es so? Das bleibt jedoch bei Butler außen vor und noch viel mehr. Sie sagt auch, man darf gar nicht danach fragen. Man darf nach diesem, Warum überhaupt nicht fragen. Ja, Butler setzt eigentlich voraus quasi, also mit der Queers-Theorie setzt quasi genau irgendwie das, als Grund sagt sie immer die heterosexuelle Matrix wäre. Dann kann man natürlich fragen, was ist denn die heterosexuelle Matrix, was soll denn das sein? Ne? Und das quasi, das ist jenseits aller Herstellung wird irgendwie die heterosexuelle Matrix immer als das gesetzt, was eben gegeben ist, ne? Und was man eben fetischisiert. Da gibt es irgendwie jetzt keine Kritik irgendwie mehr dran oder keine Reflexion irgendwie groß drüber. Jedoch hat man mit dem Begriff der heterosexuellen Matrix erstmal nichts erklärt. Der Satz, die heterosexuelle Matrix forme die Geschlechtsidentität, ist erstmal eine Tautologie. Der Begriff Matrix kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gebärmutter, Nährboden oder auch einfach Grund. Er wird auch in der Mathematik für die Matrizenrechnung verwendet. Das heißt aber letztendlich, der Satz würde heißen, der heterosexuelle Nährboden bringt die Geschlechtsidentität hervor, die als konstitutives Moment die Heterosexualität beinhaltet oder noch einfacher, die Heterosexualität bringt die Heterosexualität hervor. Und dies geschieht eben laut Butler durch das Zitieren der Norm. Gründe, warum jedoch ständig diese Norm zitiert wird, das wird nicht genannt. Die Menschen wissen es nicht, aber sie tun es. Mag es eben ein Fortschritt sein, dass sie es mit Butler wissen, aber ein Rückschritt, dass nach dem Warum nicht mehr gefragt werden darf. Denn das würde eben nur wieder eine große Entzählung hervorbringen. Im Poststrukturalismus hat man gelernt, dass jede Frage nach dem Grund, nach einem Dahinter, wieder essentialisierend und wieder naturalisierend wäre. Genau. Meiner Meinung liegt es auch daran, weil man sich sagt, dass die Ideologen des bürgerlichen Staates, wie zum Beispiel Hobbes oder Rousseau, einen Urzustand in der Natur gefunden haben wollen. Und jetzt und diesen als Grund für ihre Staatstheorien zum Beispiel verwunden haben. Ne? Das ist diesem Naturzustand und jetzt braucht man quasi die Staatsmacht, um diesen quasi den Menschen zu disziplinieren. So. Und weil man eben dann gab es noch, weil die Feministinnen eben gesagt haben, zum Beispiel, ja, weil irgendwie man eben als Bevölkerungspolitik zum Beispiel verschiedene Gründe hatte. Also ne, in Afrika wurde anders mit Frauen umgegangen, bevölkerungspolitisch, als mit Leuten im Westen. Und weil es hier unterschiedliche Auswirkungen von Bevölkerungspolitik gab, durfte es zum Beispiel auch keinen gemeinsamen Grund mehr in der Sache haben. Und dann hat man gesagt, okay, dann gucken wir einfach gar nicht mehr nach dem Grund, warum es dazu kommt. Ja, so hat man sich irgendwie eine schöne Ideologie irgendwie zurechtgebastelt, um überhaupt nicht mehr hinter den Erscheinungen gucken zu können. Kritisiert wird dabei ein recht spezifischer Begriff von Wesen und Erscheinung, der für das Geschlechterverhältnis relevant war, aber insgesamt relativ dürftig ist. Nämlich der, dass die Biologie für das Wesen der verschiedenen Geschlechter genommen wird. Demnach die Erscheinungsform des Geschlechts ein Ausdruck dieser biologischen Kategorien wäre. Mit dieser Kritik hat man jedoch letztendlich das Kind mit dem Bad selbst ausgeschüttet. Denn man hat übersehen, dass das Wesen der Gesellschaft eben nicht, dass man das Wesen der Gesellschaft schon bestimmen kann und auch sagen kann, woran es eben liegt, dass es die Geschlechterdichotomie gibt. Und dass dieses Wesen nicht eben in der Natur zu suchen ist, sondern in den Produktionsverhältnissen. Und dass, wenn man eben sich damit beschäftigt, wie die Produktionsverhältnisse sind, dann kann man auch dahinter kommen, warum es irgendwie verschiedene Geschlechter sich immer wieder herstellen, was ja tatsächlich irgendwie ein erklärungswürdiges Phänomen ist. Ja, genau, das ist eben mit der Produktionsweise, das kann ich jetzt halt nur kurz anreißen, da will ich jetzt auch nicht so vertiefen, das wäre dann vielleicht für ein anderes Mal. In der bürgerlichen Gesellschaft, wo kapitalistische Produktionsweise herrscht und die dadurch eben bestimmt ist, dass die Produktion über Profit läuft und es die bestmögliche Verwertung des Wertes geht, da geht es eben darum, dass das Arbeit eben ausgebeutet wird. Um wiederum diese Arbeit zu reproduzieren, bedarf es irgendwie jemand, der dieses immer wieder macht. Die Arbeit quasi, also den Arbeiter zu produzieren und quasi die Kinder, die dann später wieder irgendwie Arbeiter werden sollen. Und genau in dieser Trennung kann man sagen, in dieser Trennung quasi von Produktion und Reproduktion, wie das dann genannt wird, kann man eben, liegt der Grund letztendlich für die Geschlechtertrennung, die damit eben tatsächlich keine biologische ist, sondern sich aus der Stellung zum Pro- und Reproduktionsbereich ergibt. Was dann wiederum verschiedene Charaktereigenschaften notwendig gemacht, die in jedem Sozialisationsprozess immer wieder neu angeeignet werden müssen. Wenn jetzt Butler und ihre Adepten, die von der heterosexuellen Matrix schwadronieren und behaupten, auf diese Weise die Geschlechtlichkeit der Geschlechtsidentität herausgearbeitet zu haben, muss jedoch gesagt werden, dass sie auf der Erscheinungsebene bleiben, die eben nichts weiter erklärt, sondern eben höchstens eben eine gute Beschreibung dafür abgibt, wie dann halt eben sich so Identitäten immer wieder herstellen. Dies wird ja noch in Form eines so großen Brimboriums gehalten, als ob es etwas erklärt, um jedoch meiner Meinung nach die wahren Gründe tatsächlich zu verschleiern. Und der Grund dafür mag wiederum darin liegen, dass sie halt eben auch die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht wirklich angreifen wollen, sondern sich halt eher in ihn einrichten wollen. Denn der Einsicht in das Grund, quasi in das Grund des Übels, wäre ja schon quasi ein erster Schritt, oder man würde zumindest sehen, was es als Notwendigkeit eben bedürfte, um quasi tatsächlich die einheitlichen, kohärenten Geschlechtsidentitäten auflösen zu können. Politisch fällt jedoch den Butler-Adepten oft nicht mehr ein als sozialliberale Rechtspolitik. Diese liegt wesentlich darin, dass sie auf der Ebene der Rechts- oder Repräsentationspolitik verbleibt. Ja, also letztendlich geht es eben darum, dass dann immer mehr Identitäten eben anerkannt werden sollen. Und die dann quasi dann auch irgendwie letztendlich dann heiraten dürfen oder sich adoptieren, ne? Und eigentlich alles, was eben bürgerliche Subjekte eben machen. Das zumindest ist das, das Positive, das, was der, was das Positive, das ist was Reformistische oder was zumindest das ist, was jetzt tatsächlich noch niemand schadet, außer dass man irgendwie sagt, na gut, eigentlich wollten wir mal ein bisschen mehr als das. Was es eben negativ macht, was ich jetzt aber auch nicht erklären kann, jetzt direkt, warum sie dann eben auch so antisemitisch und israelkritisch geworden sind, das könnte man zumindest, denke ich, auch erklären, weil sie aus ihrer Identität eben, aus dieser Identitätspolitik irgendwie nicht herauskommen und auch nicht aus ihrer Staatsbürger nicht sein. Und dass, wenn das alles irgendwie nicht funktioniert, dann braucht man irgendwie auch immer einen Schuldigen, der es irgendwie, warum es halt irgendwie nicht funktioniert oder so. Aber darüber können wir tatsächlich auch diskutieren, weil ich da ja auch nicht ganz genau weiß, warum sie jetzt unbedingt antisemitisch geworden sind. Gut, damit würde ich jetzt zum Ende kommen und ja. Ich würde eure Fragen oder Anmerkungen und so weiter entgegennehmen.